Laut Meldungen von News 1 in Südkorea wird in den USA und im Ausland die Unterschriftensammlung zur Forderung an die US-Administration zur Zurücknahme des Beschlusses zur Saatstationierung in Südkorea in großer Breite durchgeführt. An der Unterschriftensammlung, die am 15. Juli durch die Homepage des Weißen Hauses begann, sollen bis zum 10. August mehr als 103.250 Personen teilgenommen haben.